Abschnitt 22 aus Herakles. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Herakles von Louis Cyperus. Übersetzt von Else Otten. Kapitel 27 und 28. Kapitel 27. Zwischen den düsteren Felsen von Thraciens Hochgebirge war ein Wunder geschehen. Denn dort, wo die hohen Wände sich zu dem tiefhängenden, wolkigen Himmel emporstreckten oder sich schräg abwärts senkten, wo Spalten sich aufrissen und der Schatten der Felsungetüme sich schirmend vor das Auge der Götter dort droben und der Menschen dort drunten legte, waren um eine weite Höhle des so ungünstigen, unfruchtbaren Bodens, der noch tausende von Rosen erblüht und Schlangen ihre emporklimmenden Ranken an den Felsen entlang, und die tausende von Blumen waren wundergroß und tief erblüht wie purpurrote, rubinfarbene Becher, die nicht Wein, sondern Düfte bargen, über diesen zauberhaften Rosenblust, der auf den Felsen, den Augen der Götter und der Menschen unsichtbar, sich zu einer geheimnisreichen Liebeslaube geschlossen hatte, senkte die Sonne ihre Strahlen, indessen der schimmernde Helios selber sich stellte, als sehe er nicht, dass Aphrodite und Ares dort zwischen den Rosen sich bargen. Er, der allsehende Gott, der einst ihre schuldige Liebe dem missgestalteten Gemahl der Göttin, dem Hephaistos, entdeckt hatte, so daß er ein kunstvolles Netz um die Schlafenden hatte schmieden und die Schlummernden beide dem Spott der Götter hatte preisgeben können. Das Kind ihrer Liebe, Eros, der so schön, der Welt wohltätig war wie keiner zuvor, hielt Zeus für das Kind des Hephaistos, des Missgestalteten, der doch ein Sohn von der Götter Bestem und der Göttinnen Mutter, ein Sohn des Zeus selber und der Hera war. Aber es war die geheime Frucht der schuldigen Liebe Aphrodites, die alle Götter um des Kindes, um des Wunderkindes, des herrlichen Kindes, um des Eros willen geduldet hatten. Und Helios sandte seine Strahlen über die Rosenlaube, gleich als sähe er nicht die beiden, die dort zwischen den verzauberten Felsen ruhten, wie auch Hera, die ihren Sohn Ares, den herrlichen, kraftvollen, leidenschaftlicher liebte als Hephaistos, den anderen, den lahmen Schmied, dessen göttliche Schmiedekunst nur über Schmach und Missgestalt hinweg tröstete. Es duldete, dass ihm, dem Wilden und dennoch so Geliebten, die Gunst der Aphrodite zuteil ward. Zwischen den Rosen lag Ares, den hohen bronzenen Helm hatte er abgenommen, sein Haupt ruhte im Schoße der Göttin, und während er so lag, runzelte er die finsteren Brauen und brummte: Fürwahr, hätte ich gewusst, dass Herakles sich vermessen würde, meinen Sohn Diomedes zu ermorden, nicht gar so leicht hätte ich ihn das achte Werk vollbringen lassen, wie es der Knabe jetzt vollbracht hat. Schon tötete Herakles meinen Sohn Kyknos und verwundete sogar mich am Kinn, als ich meinem Kinde beistand. Zwei Söhne tötete mir dieser Herakles bereits. Und noch rächte sich Ares nicht an dem Vermessenen, Elenden. Aber er sei auf der Hut, denn wahrlich, ist es einmal um meine Langmut geschehen, dann lasse ich mich selbst von Zeus nicht zurückhalten, mich an ihm für das zu rächen, was er mir antat. Und lächelnd nahm Aphrodite das dunkellockige Haupt des Ares in ihre göttlichen Finger und neigte sich über ihn und barg ihn an ihrer göttlichen Brust und in ihren göttlichen Armen, dieweil sie sprach: O mein Liebster, lass ab, sinne nicht auf Rache, denn wahrlich, Die Söhne, die Herakles dir tötete, waren des herrlichen Lebens nicht wert. Sie kannten weder Liebe noch Schönheit. Sie waren ganz die grausamen Kinder ihrer grausamen, streitbaren Mütter, der wilden Wesen aus Thraciens Wäldern, die mehr Tigerinnen der Nymphen glichen und so unfromm waren, wie ihre Kinder es blieben. War denn der grausame Kyknos, der finstere Riese, wirklich ein Kind meines herrlichen Ares, der so wild und doch so schön ist, so unwiderstehlich im Männerkampf und doch so männlich und liebenswert in der Aphrodite Armen? Glich er nicht vielmehr dem Jungen eines wilden Tigers, dem Jungen eines rauen Bären aus den hyperboreischen Steppen? Sollte Diomedes, der so finster brütend in seinem basaltenen Palast saß, wahrlich der Sohn meines geliebten Ares gewesen sein? Der eine wollte dem, den er meinen Vater nannte, einen Tempel aus Männerschädeln errichten und hieb einem jeden, der ihm in den Weg trat, zu so grausamer Verehrung den Kopf ab. Diomedes, der andere, hetzte in maßloser Grausamkeit seine menschenfressenden Rosse auf alles, was an Menschlichem, an seiner finsteren Behausung vorüberzog. Sie kannten weder Leben noch Liebe. Niemals ehrten sie Aphrodite, und auch den Ares ehrten sie nur als Gott der Vernichtung, nicht als den Schöpfer von Leben und Liebe. O du mein angebeteter Liebster, du mein Leben, Leben meines Lebens, Liebe meiner Liebe, sie waren deine Kinder nicht, und es ist gut, dass Herakles sie vernichtete, denn dein Kind, das ist das Leben, denn dein Kind, das ist die Liebe, und niemals wird Herakles es vernichten. Dein Kind, o meine Liebe und mein Leben, ist nur, wer dort vor uns erscheint. Und die Göttin Aphrodite winkte mit der einen Hand, dieweil sie mit der anderen noch immer des Ares Haupt umfasste, und sie ließ die vielen Rosen zurückweichen, und auf einem sonnigen Rosenpfade sahen Gott und Göttin einen schönen Knaben lustwandeln. Noch nicht zum Jüngling war er gereift und schien doch auch kein Kind mehr. Seine vollendet liebliche Gestalt schwankte zwischen der eines Knaben und der eines Jünglings. Er war blond wie seine Mutter, und seine Locken, die auf zarte, runde Schultern herabfielen, waren vorn über dem Scheitel zusammengenommen und hingen an den Schläfen herab. Zwei lange, schlanke Flügel aus weißen Federn, die von seinen Schulterblättern bis an seine schlanken Beine reichten, und ihm, wenn er dahin schwebte, den weiten Flug eines weißen Zaubervogels verliehen, hielt er, wie er nun einherschritt, jetzt reglos fest aneinander gepresst, und sie sahen nicht anders aus, als wären sie zwei lange Streifen Schnee auf seinem Rücken. Auf der einen Schulter trug er an goldenem Tragriemen einen goldenen Bogen, ein goldener Köcher, in dem die glänzenden Pfeile ruhten, hing über die andere an schmalem goldenen Bande, und lächelnd, die rosigen Lippen wie zu einem roten Bogen gespannt, schwärmte Eros zwischen den Rosen und Felsen umher. Doch während er also schwärmte und seine Eltern anlächelte, wallte, dem Ares und der Aphrodite unbemerkbar, in seinen tiefblauen Augen eine seltsam traurige Wehmut auf. Ein eigenes, ihm selber unbegreifbares Verlangen erfüllte ihn. Die Rosenranken schlossen sich wieder zusammen, und Eros war von neuem unsichtbar, und Ares sprach entzückt: Fürwahr, Aphrodite, wenn meine thracischen Söhne so schön gewesen wären, wie der wunderliebliche Eros dort drüben mir erschien, so hätte Herakles sie nimmer zu töten brauchen, denn niemandem wäre mit ihrem Tode gedient gewesen. Aber dennoch zählte ich sie beide zu meinen Kindern. Mein Herz ist voller Rache, weil Herakles sich vermaß, sie zu vernichten. O mein Lieber, mein Liebster, rief die Göttin Aphrodite, hege keine Rache in deinem Herzen. Sinne du, der Glückliche und Göttliche, nicht auf Rache gegen den Bruder, der nur Mensch und der so elend ist. Ihr seid beide Söhne des Zeus, wiewohl des einen Mutter Alkmene war, Hera, die des anderen. O du Sohn der Göttin, sei edelmütig zu dem Sohne der irdischen Frau, dem Heras Hass das heiße Blut erhitzte, bis ihm die Sinne wirr wurden, und der nun wie ein Wilder seine Wut an des toten Diomedes Mauern kühlt. Und die Göttin erhob sich, um des Ares Erbarmen zu wecken, und winkte dem Gotte, dass er sich aufrichten solle, und sie reichte ihm selber mit den zarten Händen den schweren bronzenen Helm, auf dass er sein Haupt bedecke, und er tat, wie sie wünschte, und sie glitt vor ihm her an den Felsen entlang und winkte ihn näher zu sich und wies ihm. Sobald die liebenden Götter die Laube ihrer Liebe verließen, schwanden plötzlich alle Rosen zwischen den Felsen, und nichts anderes blieb als die unwirtliche Landschaft von Thraciens Hochgebirge unter dem tiefhangenden, von schwarzen Wolken bedeckten Himmel. Allein in dem dichten Nebel, der Gott und Göttin umhüllte und sie unsichtbar machte, wies der Aphrodite Finger in die Richtung von Diomedes Schloss. Und was Ares dort erschaute, erfüllte sein wildes, männliches, aber doch edles Gemüt mit Mitleid. Kapitel 28. Gleich dem wilden Mann aus den finsteren Wäldern stand Herakles riesengroß und rasend, mit verwirrten Sinnen vor dem, was von des Diomedes Palast noch übrig geblieben war, und mit der donnernden Keule zerschmetterte er die letzten Mauerreste des zusammengestürzten Gebäudes. Tag für Tag schon hatte er im Wahnsinn sich auf die berstenden Blöcke gestürzt, bis die Türme und Zinnen zu einem hohen Trümmerhaufen zusammensanken, der sich jetzt dort erhob, wo einst das finstere Kastell mit seinen Zinnen wie mit Zähnen zum finsteren Himmel geragt hatte. Verwildert flatterten Haare und Bart um Herakles Antlitz, und aus seinen Augen zuckte der Wahnsinn, und das rote Fell, das schlotternd mit den vier Pfoten um des Herakles Schultern flog, ließ den unseligen Helden völlig als Schreckgestalt erscheinen, die in dem unentwirrbaren Walde das Entsetzen von Mensch und Tier, von Satyren und Nymphen und Faunen bildete. Als Ares seinen Halbbruder Herakles also erschaute, ward sein Gemüt von Mitleiden erfüllt. Aphrodite aber wies den Gott nun dorthin, wo der felsige Weg sich von Süden heran am Meere entlang schlängelte, dessen Wogen vom Sturm gepeitscht waren und über die der schrille Schrei der Eisvögel ertönte. Und Ares erblickte dort, wohin Aphrodite ihn wies, zwei ermüdete weiße Rosse, die matt und erschöpft unter den Peitschenhieben des Lenkers ihre letzten Kräfte hergaben, um den vierräderigen Reisewagen fortzuschleppen. Und in dem Wagen saß, in amethystfarbenen Mantel gehüllt, eine trauernde Frau, und rings um den Wagen drängten sich die Thrazier und zeigten der Reisenden jetzt das dem Erdboden gleichgemachte Schloss und den wilden Mann, der mit kranken Sinnen noch immer weiter Keulenschlag auf Keulenschlag gegen den Trümmerhaufen führte. Und die Götter sahen durch den Nebel, wie die Frau dem Herakles die Arme verzweiflungsvoll entgegenstreckte, aus weiter Ferne schon, wie sie den Wagen verließ und den felsigen Pfad emporschritt, der dorthin führte, wo dereinst des grausamen Diomedes grausiger Palast gestanden hatte. Deianeira hatte sich dem Helden genähert und rief, dieweil sie die Arme ausstreckte, »Mein Gemahl, o mein Gemahl, mein Herakles!« Wild wandte sich der wilde Mann um, und wie rasend schwang er die Keule, gleich als wollte er zerschmettern, was ihn störte. Sie aber richtete sich hoch auf und rief laut, »Herakles, erkennst du mich nicht? Deianeira bin ich, des Meleagros Schwester und die Gattin, die du liebst.« Der Held besann sich, er ließ seine Keule sinken, und mit leiser Stimme stammelte er, während er wie geblendet auf die hochgerichtete Gestalt starrte. »Wer rief mich Herakles? Wer rief mich mit einer Stimme, die ich wohl kenne? O Admete, bist du es, du Lilie, die du aus des Alkeos ödem Hof voll endloser Schmerzen erblüht bist?« Furchtlos näherte sich Deianeira und sprach, jetzt nicht laut mehr, sondern voll rührender Traurigkeit. »Nein, Herakles, es ist nicht die Jungfrau Admete, die den Palast des Perseiden verließ, um den umherirrenden Alkeos zu suchen. Deianeira ist es, die Schwester von Herakles Freund Meleagros, die Thrakien verließ, um in so weiter Ferne ihren Gemahl wiederzufinden, den sie liebt und dem sie die Hand entgegenstreckt, dass er mit ihr heimwärts kehre. Bist du es, Admete? Und kommst du mir vorzuwerfen? Was? Stammelte Herakles. Was hießest du mich holen, auf dass du glücklich sein könntest? Hat Alkeos deines Auftrages vergessen, so sollst du, o Admete, ihn gnädig wiederholen, und er wird eilen auszuführen, was du ihm befahlst. Allein Deianeira hatte jetzt Herakles Hand ergriffen und führte ihn bergab wie ein Kind. Sanft blickte er zu ihr hernieder, allein sein liebevoller Blick galt nicht Deianeira. Die Frau, deren Herz vor Sorge und Leid um den Helden zitterte, hörte nicht auf die Stimme der in ihr sich regenden Eifersucht. Sie war einzig und allein von dem Gedanken erfüllt, ihn hinwegzuführen, ihn von Thrazien nach Thrakien zu geleiten. Sie war jetzt mit ihm dort hinabgestiegen, wo der Wagen mit dem getreuen Iolaos bei den erschöpften Rossen wartete und wo, noch in weiter Entfernung und um Herakles trauernd, die ihm dankbaren Thrazier standen. Und Deianeira sprach leise, während ihre Stimme vor Schmerz leicht zitterte. Wenngleich du, o mein Herakles, Deianeira, die Gattin, die du liebtest, nicht mehr erkennst, so erkennst du vielleicht den guten Iolaos, der deine armen Rosse bis hierher trieb. Iolaos, den treuen Lenker, deinen Freund und Gefährten in allen Gefahren. Aber Herakles stammelte, wenn Abderos nun neu belebt vor mir erscheint, und wenn ihn die menschenfressenden Rosse nicht verschlangen, warum singt er mir denn nicht mit süßer Stimme zu den Klängen der gezupften Leier ein Willkommenslied zu? Da weinte Iolaos schmerzlich, weil Herakles auch ihn nicht erkannte, und die Thrazier weinten. Doch nicht weinte die Frau, nicht weinte Deianeira, ob ihr das Herz gleich schwer war von Schmerzen, und von neuem hub sie an. Wenn du, mein Herakles, in deinen kranken Sinnen, in deinem umdüsterten Hirn weder Deianeira noch Iolaos erkennst, so doch vielleicht, o mein innig Geliebter, dieses erschöpfte, magere Gespann, die zwei weißen, abgematteten Rosse, die ihre letzten Kräfte hergaben, um den Wagen bis hierher nach Thrazien zu schleppen. Sie führte den Sinnberaubten vor den Wagen und vor die Pferde, und des Herakles Augen wurden heller, indes er ausrief, »O meine beiden wilden weißen Rosse! O ihr herrlichen Tiere! Sehe ich euch wieder? Sehe ich euch endlich wieder? O meine prächtigen, schönen weißen Pferde! Was seid ihr doch so erschöpft, als hätte Iolaos euch grausam gehetzt, als wäre er grausamer noch als selbst Diomedes gewesen, dessen rabenschwarze Rosse bei der üppigen Menschenfleischnahrung in glatter Fülle glänzten. Der Held, dessen krankes Gemüt beim Anblick der armseligen Pferde erhellt ward, schlang ihnen zärtlich die Arme um die Nacken, küßte die müden Tiere zärtlich auf die schnaubenden Nüstern, und sie wieherten leise, als freuten sie sich, ihren Herrn wiederzusehen und seine Liebkosung zu fühlen, bis Deianeira ihren armen Helden mit sanftem Drang dazu brachte, den Wagen zu besteigen, und Iolaos die müden Rosse anspornte um im Schritt zurückzufahren. Und der Frau riefen die Thrazier zu: Deianeira, nimmer werden wir, noch unsere Kinder, noch unsere Nachkommen vergessen, welche Wohltat Herakles uns getan. Nimmer werden wir es in künftigen Zeiten vergessen. Und dort, wo des Diomedes Feste sich einst erhoben, wird zum Gedenken an vergangene Tage, die für den Helden so leidvoll und für Thrazien so heilvoll waren, die neue Stadt erstehen, die wir gründen wollen, und zum Gedächtnis an Abderos soll sie Abdera heißen. Durch den Nebel hatten die Götter Ares und Aphrodite herabgeschaut, und Ares sprach: Mitleid mit meinem armen Halbbruder Herakles erfüllt mein Gemüt. Aber sage mir doch, Aphrodite, welchen Auftrag hat die Jungfrau Admete dem Helden gegeben, den er vergaß, und was hieß sie ihn holen? Allein die Göttin Aphrodite zauderte, ihres Geliebten Wut damit zu wecken, dass sie ihm meldete, wie sie selber im Traum Admete bewogen habe, der Hippolyta Gürtel zu fordern, das Geschenk, das Ares der Amazonenfürstin gemacht und das der Göttin Eifersucht geweckt hatte, und sie antwortete nur lächelnd: O mein geliebter Ares, Liebe meines Lebens, Leben meiner Liebe, lass uns jetzt, da du vergaßest und nicht mehr Rache sinnst und nicht mehr dem elenden Halbbruder zürnest, in der kurzen Stunde unseres Glückes nicht länger mehr daran gedenken. Und sie schlang ihre göttlichen Arme um den Gott. Liebevoll barg sie ihn an ihrem göttlichen Busen, und rings um sie waren, o Wunder, da sie sich umarmten, in einem einzigen Augenblick inmitten der Felsen wieder tausende von Rosen erblüht. Ende von Abschnitt 22.